1. EU agot befeelt, spendit manem voc trost, j. trostites. 2. Sprecht zu Jerusalem auf ermutigend weise und verkunditim, das sein dienst seit bindet und sein should beglitchen ist, denn es hat aus Jahwe's hand die doppelte Strafe für all sein Sünden empfangen. 3. Ein stim ruft, bereitet in der Wus den Weg für Jahwe, ebnet in der Step ein Straße für unseren Gott. 4. Jeds tal sol aufgefult und jeder Berg so e hugel erniedrigt wer den, das anebin geland sol zer ebin und das hugeland zer tulsol wer den. 5. Dies geschieht, damit die Herrlichkeit Jahwe sichtbar word und all Menschen sie gemeinsam sehen können, den Jahwe selbst hat es verkündet. 6. Ein Stimm sagt, Ruf. Und ICH fragte, was soll ICH verkünden? All Menschen sind wie Gra und ihr ganz Pracht gleicht einer Feldblume. 7. Das Grave dort, die Blume verwelkt, den der Horch Jahwe's wet Deruba. Tatsächlich ist das Vok y gra. 8. Das Grave dort, die Blume verwelkt, doch das Wort unsears Gott's Blake uig bestehen. 9. Steige auf einen hohen Berg, du Boten der Guten Nachricht, Zion. Erheb den Stim MIT markt, du Boten der Guten Nachricht, Jerusalem, erheb sie furchtlos und verkunde den Stadten Judas, seit, hier ist EU a Gott. 10. J. Der Herr, Jahwe, word MIT grosser markt kommen, wobei sein Arm für ihn handelt. Sein Lon word in begleiten und das, was er erwerben hat, word im vorausgehen. 11. Y. Ein Hurt word sein Herd versorgen, die Lammer in seinen Armen sammeln und in seiner Bruce Trajan, warend die Sorgend und Mutterschaf behutsam furt. 12. Wer hat die Wasamassen MIT seiner Holen Hand gemessen und den Himmel MIT der Handspan abgemessen? Wer hat den Storb der Oder in ein Holmes gefasst und die Berger MIT einer Wage so die Hugel MIT Wagschalen gewogen? 13. Wer hat den Geist Jahwe's ergründet und in all sein Ratgeber belehrt? 14. MIT wem hat er sich beraten, damit dieser im einzig vermittelt, in über den Weg der gerechtet Keat unterweist, im Wissen lehrt und im den Weg der umfassenden Erkenntnis gesät hat? 15. Sieh, die Wolke sind wie ein Tropfen und einem Eimer und wer denn im wie ein Staubkorn auf den Waagschalen angesehen, in seln hebt er wie ein Sandkorn emper. 16. Der Libanon liefert nicht jenig Holz für ein Feuer und sein Tier reichen nicht für ein Brandopfer aus 17. Al Wolke sind vor im wie nichts, sie wer denn im als Wollig bedutungslos und nichtig erachtet. 18. Wem Walter got vergleichen, und well spilled Walter in gegen überstellen? 19. Ein Kanzler gießt ein Gotterbild, ein Goldschmied übersietes MIT Gold, und ein Silberschmied befestigt Silben Ketten darin. 20. Wer sich ein solche Kospeeropfer gebe nicht leisten kann, Walt Holtz, das nicht verrottet. Such sich einen geschickten Kanzler aus, damit dieser ein Gotterbild anfertigt, das standfest ist. 21. Verstet er denn nicht? Hort er denn nicht? Würdest du nicht von anfangen bekundet? Hat er nicht gelernt zu verstehen, was die Grundlagen der Oder lehren? 22. Ist es, der über dem Erd Christ thront, so dass sein Bewohner wie Huschrecken erscheinen? Bretet den Himmel wie einen Schleier aus und spanten wie ein seltsam Wohnen auf? 23. Ist es, der Fürsten zu nichts markt und die Richter der Oder bedutungslos wer den last? 24. Korm sind sie geflant oder gesat, korm hat er Stamm in der Oder Wurzeln geschlagen, da blaster sien, so dass sie verdoren, und der Stammwind tragt sie y stoppeln fort. 25. Wem Walter mich vergleichen, damit ich im gleich, sag der Heilige. 26. Hebt your organ emperor sate. Wer hat all dies geschaffen? Ist es, der hier nach ihre genuen Zahl herausfurt und sil beim Namen nennt. Aufgrund seiner unermesslichen Markt und seiner gewaltigen Storik felt Kinis von ihnen. 27. Werum spricht du, Jacob, und werum sagst du, Israel, mein Schicksal ist Jahwe verborgen, und mein Rechtent get mein im Gott? 28. Weißt du denn nicht, oder hast du nicht gehort, Jahwe ist der Uige Gott? Der Skopfer der Ganzenerde. A word wedermude nochmat, und sein Einsicht ist an a Grundlage. 29. Ergib dem Mudenkraft und dem Schwachen Verleiter reichlich Stork. 30. Selst young manner konnen mud und erschöpft werden und kraftiger manner strauchuln. 31. Doch diegenigen, die auf Jahwe vertrauen, erhalten new Kraft, sie ernuen ihr Stock y Adler, sie laufen und werden nicht mud, sie gehen und werden nicht erschöpft.